suppers keep distrusting me. I buy them in bulk, I watch them go green. Everybody thinks I'm a fucking chump. I fall to the floor with a kick to the gut. I go for liver and you go for brains. Shoot up, it's human air. Tastes all the same. Hier ist der Sunday Service und in der zweiten Stunde geht es weiter mit den Konzerttipps hier beim Freien Senderkönigreich in Hamburg. Was läuft die kommende Woche in unserer schönen Stadt in den Clubs hier und dort? Eben gerade hörten wir Drench, zwei Brüder aus Sheffield, die gerade eine neue Platte haben, rausgebracht haben, die ich noch nicht vorliegen habe. Deshalb gab es einen etwas älteren Song von ihrem gleichnamigen Album. Dog Meat hieß dieser und Drench könnt ihr live erleben. Am Dienstag, den 28. April, spielen die beiden Herren, wahrscheinlich mit noch Unterstützung auf der Bühne im Molotow. Am Mittwoch dann übel gefährlich zu Gast sind Joy Wellboy. Die Band veröffentlicht diese Woche mit Wedding eine neue Platte. Kommen, glaube ich, irgendwie aus Benelux. Belgien habe ich so im Kopf. Und ja, wir hören hier ihren Song Painkiller Nights. Das waren Joy, Well Boy, die kommen aus Brüssel und wie gesagt, Wedding heißt ihr neuestes Album, finde ich nicht ganz so spannend wie ihr vorheriges Werk, welches vor einem guten Jahr zumindest hier mal im Sender, in der Sendung lief. Painkiller Nights hörten wir gerade von den beiden, das ist wirklich dann einmal Joy und dann Whim als zweites. Dieses Duo könnt ihr live erleben am Mittwoch im Übel und Gefährlich. Ebenfalls aus Belgien am gleichen Tag sind Balthasar zu Gast im Grünspan. Die Band macht ziemlich gute Popmusik. Thin Walls heißt ihr neues aktuelles Album. Und hier kommt ihr Song Dirty Love. Mistakes I discovered, they stop feeling wrong, my lover. I'm going back from where I came. I'm going back from where I came. No more dirty. Stop saving me a sea for all I care. I am not following your silhouette. Dirty Love hörten wir von Balthasar, von ihrem neuesten Album Thin Walls. Die Belgier gastieren in Hamburg und spielen am Mittwoch, den 29. April im Grünspan. Im Klust am Mittwoch zu Gast, das ist Oliver Gottwald, der war früher mal Sänger von Anayo. Die haben sich aufgelöst, keine Ahnung, auf jeden Fall macht Oliver Gottwald jetzt auch Solomusik, hat gerade mit Zurück als Tourist eine Platte aufgenommen, von der hören wir den Song Alter Ego. We'll be right back. Atmen, dann flössen jetzt die Tränen. Wofür gebe ich meinen Namen? Meinen Namen eigentlich her? Alter Ego, alter Zocker und Stratege, dass du in solchen Kreisen dich ungeniert bewegst. Wofür gibst du deinen Namen? Deinen Namen eigentlich her? Es ist denn der Moment, wo man sich ansieht und sich selber nicht bekennt. Sich ansieht und sich selber nicht mehr kennt, wie von Geisterhand verwandelt und dahin der schöne Schein. So fängt es an und geht ein ganzes halbes Doppelleben lang, wenn man nicht unverzüglich handelt und versucht sich zu befreien. Das ist dann der Moment, wo man sich ansieht und sich selber nicht mehr kennt. Alter Ego hörten wir, einen Song von Oliver Gottwald von seinem Album Zurück als Tourist. Ja, und er tritt auf am Mittwoch im Knust, das ist der 29. April. Am gleichen Tag spielt eine Dame aus Schweden, kommt sie, glaube ich, namens Ellen Sunde. Die nennt sich Sea Change, wenn sie Musik macht im Molotow. Ich habe keine Musik von ihr, aber es gibt im Netz sicherlich hier und da was zu hören. Wenn ihr da mal rein seppen wollt, tut das gerne. Donnerstag ist dann Tanz in den Mai. Da findet komischerweise nichts statt, zumindest konzertemäßig. Party sicherlich galore, aber da habt ihr hoffentlich schon alle eine Option, wo ihr hingeht. Und dann am Freitag spielen die Kings of Convenience im Grünspan. Das Konzert schon seit Wochen ausverkauft. Deichkind spielen in O2 World. Fand ich nicht so doll, letzte Platte. Und ich glaube, das ist eher voll. Braucht auch keinen Stanislaus Support. Stattdessen im Molotow spielt Björn Kleinhans. Der ist mal wieder in der Stadt und veröffentlicht diese Woche eine neue EP. Battles Long Lost heißt diese. Davon hören wir hier den Titelsong. My tired head in bed. hörten Björn Kleinhans mit seinem Song Battles Long Lost von der gleichnamigen EP, die diese Woche erscheint. Früher hat er auch eher so Lo-Fi-Pop gemacht, richtig schöne Sachen. Inzwischen ist er eher so im Breitband-Rock-Format unterwegs, wie ich gerade das Gefühl hatte. Björn Kleinhans spielt live am Freitag, den 1. Mai im Molotow. Am Samstag, den 2.5. geht es weiter mit den Screaming Females. Die sind zu dritt, auch eine Dame ist dabei, Marissa Paternoster heißt sie, singt und spielt Gitarre und ist so ein bisschen der Kopf und die Frontfrau von dieser Band, die aus der Nähe von New Jersey kommt und die mit Rose Mountain auch vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht haben. Live das Ganze in Astra-Stube, hier kommen Screaming Females mit Empty Head. Yeah. Die Screaming Females hörten wir. Ihr Song hieß Empty Head vom Album Rose Mountain. Das Trio aus New Jersey spielt live am Samstag, den 2. Mai in der Astra-Stube. In der Prinzenbar am Samstag könnt ihr Sun Fermin erleben. Dahinter verbirgt sich eine Sängerin aus Brooklyn, New York. Alice Ludwig Leon heißt sie. Hat vor 2 Jahren eine Platte veröffentlicht, die ich hier noch vorliegen habe. Einfach nur selbst betitelt. Davon hören wir hier den Song Sonsick. Maybe we can find a decent place when I'm old enough. Found love in an empty case. Try to fix it up. I found me a hopeless case. Oh. Das war Sun Fermin mit ihrem Son Sick. Wer die Band gerne live sehen möchte, hat die Chance. Am Samstag, den 2.5. spielen Sun Fermin in der Prinzenbar. Ein Tag später, gleicher Ort, ebenfalls in der Prinzenbar zu Gast ist Chadwick Stokes. Der Song hat gerade eine neue Platte veröffentlicht, The Horse Comanche betitelt. Davon hören wir hier den Song Our Lives, Our Time. Predominantly shrapnel, shrapnel from the chapel of the cabman. Johnny kissed the groom and go join the killing while Britain is watching her Watson. Headed down to Tiananmen, but I'd tarry enough time. Should've listened to the world turn. Told me that she doesn't watch it. Scratch ticket Jesus, insulting the Sultan. But we got an offer, a lesson and lesson learned. Like kissing cousins, kissing out of turn. But if you're gonna play, you got to play the party line. Take back this town if it takes us all. Hey, can you look like you could be found? Before the moment, we are the fall. Light our minds, but our time is still marked by the brains. Our intolerance is our lives, a hard fight. Do we done, do we done, do we done, do we done, do we done? United States of discrimination, schools feeding into prisons, of corporate. More powerful than the government. Give a teacher a banker's salary, see how that goes. See if a farmer land again, like Kilimanjaro, it snows. You sleep in your Egyptian linen, 500 capital. What's the count of the dead? We are the eye of the needle, fixing the members, growth the lies, our lies ripped up on a bed. We're coming in quick, and we get into the Davis and the lips of Mandela in our head. We got an offer, a lesson learned. Like kissing cousins, kissing out of turn. But if you're gonna play, you got to play the party line. We gon' take back this town if it takes us all. Hey kid, you look like you could be found. But for the moment, we are the fall. Lying our mind, but our time is still marked by the brains. Our intolerance is our lives, a hard fight. Till we done, till we done, till we done, till we done. I lost my religion along with my innocence. It's our lives, our time. Born named Sue, the Federalist sure ain't no expert on love. Why would we listen to you? Oh, at least we got our bodies. We all are born named Sue, and we'll fight till it's done. That our borders are run, that it's gardens, not guns, and life is unknown. We got cut like in a knife fight. It was all over the highlights. We got hit by a hard right. Saw stars like light bright. Couldn't see any sight line. Started to skydive from the high life like Pele. Playing highlight shot mayday. It was heyday in the pelt-mell, the melee. His corner was getting a payday. Needed Thompson from my line. Turned his guns on his own guys. But it wasn't Maltops and my ties. Just AKs and white lies. Tell Mount Sinai to believe in I and I. And you and you and I for an I and I. And I and I and the cap on your tooth. Then again I ain't a bee. Standing in your shoes. I'm just trying to figure out which one I should choose. We're getting high, sound of my tie, guys. White car, crime, pains, just living the violence. You believe in anything, believe it out your pockets. It's a rich man's world, we're getting on the sidelines. Our mind, but our time is still marked by the brains. Our intolerance is our lives, our fight. Till we done, till we done, till we done, till we done. I lost my religion alone. My innocence is our lives, our time. Das war also Chadwick Stoke mit seinem Song Our Lives, Our Time. Er spielt live in der Prinzenbar am Sonntag, den 3.5. Was noch fehlt, ist unser Konzerttipp der Woche. Der kommt dieses Mal von den Dodos, einer Band aus San Francisco. Die spielen nächsten Montag, den 4.5. im Molotow. Schade, dass es Montag ist. Ich muss hier im Radio sitzen, während ihr schön im Molotow die Dodos live sehen könnt. Das ist ganz schön ungerecht. Aber egal, ich habe die Band auch schon ein paar Mal live gesehen und kann euch nur empfehlen, geht dorthin. Live besonders großartig. Individ heißt ihr aktuelles Album, gerade eben erschienen Ende Januar. Hier kommen die Dodos mit The Tide. Das waren The Dodos mit ihrem Song The Tide. Individ heißt das neueste, das inzwischen schon sechste Album. Es gehört nicht zu dem Besten der Band. 2, 3 sehr gute Songs sind dabei, aber auch relativ viel Längen sind hier und da zu hören. Vielleicht hat sich der Sound der Band auch etwas abgenutzt. Trotzdem hören die Jungs aus San Francisco um den Gitarristensänger Merrick Long und dem Schlagzeuger Logan Kröber zu einer der besten Live-Bands überhaupt. Auf der Bühne werden sie von wechselnden Tourmitgliedern unterstützt. Mal am Vibrofon, mal mit einer zweiten Gitarre. Zuletzt war Joe Hagee von den 31 Knots mit dabei und live erzeugt die Band einen immens dichten Sound. Die Gitarren schrammeln in einer unglaublichen Lautstärke und Geschwindigkeit vor sich hin. Das Schlagzeug ist mit irrsinnigen Polyrhythmen sehr im Vordergrund und da gesellt sich ein sehr melodischer und warmer Gesang von eben Merrick Long. Und da der Fundus an Songs inzwischen auch schon sehr umfangreich ist, darf auf ein Best-of aus 10 Jahren Bandgeschichte gehofft werden. The Dodos live nächsten Montag, den 4.5. im Molotow. Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier kommen sie nochmal mit Retriever. Mit Retriever. Toller Song, wie ich finde, und vor allem auch ganz, ganz tolle Liveband. The Dodos aus San Francisco könnt ihr erleben. Nächsten Montag, den 4.5. im Molotow. Das ist der Konzerttipp hier an dieser Stelle der Woche. Da soll man wirklich hingehen, weil die Band sehr sympathisch ist und live richtig, richtig, richtig gut. Dann noch ein Tipp für nächsten Montag. Die alten Herren von Mudhoney spielen im Übel und Gefährlich. Alte Grunger aus der alten Seattle-Zeit. Und ja, ich habe auch einen älteren Song rausgesucht. Generation Spokesmodel vom Album My Brother the Cow. Hier kommt Mudhoney. Das waren Mudd Honey mit einem Song aus dem Jahre 95, Generation Spokesmodel. Die Band aus Seattle ist zu Gast am Montag, den 4.5. Übel und gefährlich. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Das heißt, ihr solltet selbst nochmal euch vergewissern, ob die Konzerte wirklich an dem Tag, an dem Ort stattfinden, weil ich habe da manchmal schon so Zahlendreher drin, krieg Verlegungen nicht mit, Absagen und so weiter und so fort. Aber ich meine, zumeist stimmt das schon, aber es können auch sich mal Fehler einschleichen. Das sei auch nur nochmal hier gesagt an dieser Stelle. Es geht weiter mit Daniel De Picciotto, die Dame, ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommt, aber ich glaube, sie wohnt in Berlin, hat eine Platte rausgebracht mit dem Titel Tacoma. Und der Song, den wir hier hören, hat mich so ein bisschen an die Band Halma aus Hamburg mit ihrem Container Verloren und Gesunken, nämlich hier auch bei diesem Song Es gibt kein Zurück von Daniel De Picciotto, werden so Radioansagen eingespielt. Between departure and arrival. This space is defined by how you travel. How you travel influences the speed and time you will need to get from A to B. With the potential of another retreated links by the end of the week. The city area will fluctuate. This also decides where and how you'll arrive. From day to day, with high temperatures ranging from the lower 40s to the lower 50s. Even though winter has begun, if you do not travel safely, you may never arrive. Several days will feel more like mid-November rather than mid. The path is the goal. Then off and on, rain showers during the afternoon hours. High 43 Fahrenheit. This goal can only be achieved by undertaking the journey. Clouds with periods of rain. Low around 40 Fahrenheit. This pathway changes and transforms you. There is no evading it. Rainfall near a quarter of an inch. perseverance, my friend. Yes, there will be heavy storms, but sunshine as well. 14 Minuten, 25. Chance of rain, 100%. Every step counts. Perseverance, my friend. Showers in the evening, then partly cloudy overnight. Winds at 10 to 20 miles per hour. Kurze Eintrübung. Chance of rain, 80%. Ja, ganz schön windig da draußen bei Daniel De Picciotto unter ihrem Song Es gibt kein Zurück. Die nächste Band heißt der Inventions und die beiden Mitstreiter, ja, sind alte Bekannte, Matthew Cooper von der Band Illuvium und dann Mark T. Smith von Explosions in the Sky. Mit Maze of Woods haben die beiden vor kurzem eine Platte veröffentlicht, die auch sehr ruhig und sehr introvertiert klingt. Hier kommen sie mit Slow Breathing Circuit.